indem das Bundesverfassungsgericht die einschlägigen Ausführungen des Beschwerdeführers pauschal nicht hinreichend substanziiert nannte, entzog es sich einer Aussage darüber, ob mit den Hilfsmaßnahmen ein fundamentaler Konzeptionswechsel der vertraglichen Regelungen zur Währungsunion vorliegt und wie dieser verfassungsrechtlich zu bewerten ist. Joachim Jahn nannte das Urteil eine carte blanche und brachte seine politische Substanz treffend auf den Punkt. Die ganz große Koalition der Euro-Retter hat jetzt freie Bahn. Das Bundesverfassungsgericht hat unmissverständlich klargestellt, dass es der Politik nur bei einer evidenten Überschreitung von äußersten Grenzen in den Arm fallen würde. Diese hat ansonsten das alleinige Recht, die Wahrscheinlichkeit von Haushaltsrisiken und deren wirtschaftliche Tragbarkeit zu beurteilen. Dass es keinen Automatismus in eine Transferunion geben dürfe, wie Gerichtspräsident Andreas Voskuhle zugleich verkündete, ist dann nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Denn eine solche Dynamik ist schon im gegenwärtigen Rettungsschirm angelegt. Erst recht wird dies nach seiner geplanten Ausweitung und Verewigung gelten. Das Urteil hat auch weitergehende Implikationen. Der damit abgesteckte rechtliche Freiraum in finanzpolitischen Fragen stellt die Verlässlichkeit der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse in Frage, ehe diese überhaupt praktische Bedeutung gewonnen hat. Wer will, mag aus dem Urteil zumindest Argumente gegen die Einführung von Eurobonds herauslesen. Klare Schranken hiergegen errichtet es jedoch leider nicht. Wohl ohne es zu wollen, weist der Richterspruch den Befürwortern immer weiterer Rettungspakete sogar eine Hintertür. Die Schuldenbremse, die der Bundestag mittlerweile ins Grundgesetz aufgenommen hat, gilt zwar für die Aufnahme von Krediten, aber zumindest dem Wortlaut nach nicht für die Übernahme von Gewährleistungen. Erkennbar hätten die Karlsruher Richter nicht einmal etwas dagegen einzuwenden, wenn eine Handvoll Haushaltspolitiker in einer künftigen Krisenpanik gleich das Mehrfache des jährlichen Bundeshaushalts zugunsten der Staatsschulden von Griechenland, Italien, Spanien und Portugal verbürgen würden. Denn formal wäre das Budgetrecht, angeblich das Königsrecht eines jeden Parlaments, selbst dann gewahrt. Da war es nur ein kleiner Trostpreis, dass das Gericht die Rechte der Bundestagsabgeordneten stärkte, indem es bekräftigte, dass der Deutsche Bundestag seine Budgetverantwortung nicht durch unbestimmte haushaltspolitische Ermächtigungen auf andere Akteure übertragen könne. Jede größere ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes müsse vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden. Mit diesem Urteil ist der Versuch umfassend gescheitert, gegen weitere Veränderungen von Inhalt und Rahmenbedingungen der Währungsunion Hürden nationalen Rechts aufzurichten. Was immer der Bundestag mehrheitlich entscheidet, wird auch umsetzbar sein. Allerdings hat das Urteil den autonomen Handlungsspielraum der Bundesregierung deutlich eingeschränkt. Auch das ist ein Fortschritt. Auch hat das Verfassungsgericht schon einmal nachgebessert, indem es am 28. Februar 2012 entschied, dass wichtige Rettungshilfen im Bundestag nicht nur von einem kleinen Sondergremium beschlossen werden dürfen. Mit guter Begründung lässt sich argumentieren, dass der permanente Euro-Stabilisierungsmechanismus ESM einen derart weiten Schritt in Richtung Transferunion und Haftungsverbund darstellt, dass er durch das Grundgesetz trotz des Parlamentsvorbehalts eigentlich nicht mehr gedeckt ist. Da das Bundesverfassungsgericht offenbar aber nicht gewillt ist, hier eine eindeutige Grenze zu ziehen, haben die Verwaltungsrechtler Wolfgang Kahl und Andreas Glaser eine Volksabstimmung vorgeschlagen, die vom Bundestag anzuordnen wäre. Sie wollen damit das Bundesverfassungsgericht von der Bürde eines Alles-oder-nichts-Urteilsspruches entlasten. Weil der schwere Konflikt entweder mit dem Demokratie- oder dem Rechtsstaatsprinzip das Gericht innerlich zu zerreißen drohte. Die Idee ist gut. Sie kann allerdings nur aus politischer Einsicht verwirklicht werden. Die Waffe des Verfassungsrechts ist seit dem BVG-Urteil zum Europäischen Stabilisierungsmechanismus stumpf geworden.